Kundgabe 2243. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.02.1942. Jüngstes Gericht. Ende einer Zeitepoche der Erlösung. Die gesamte Menschheit wird gerichtet am jüngsten Tage. Und ein jeglicher, ob gut oder böse, wird seinen Lohn empfangen. Und also wird eine Scheidung sein des Guten vom Bösen, des Gerechten vom Ungerechten, des Gläubigen vom Ungläubigen. Und Gott selbst wird zu Gericht sitzen und einen jeden lohnen oder strafen nach Verdienst. Dieses Gericht ist unabwendbar und beschließet einen bedeutungsvollen Zeitabschnitt, eine Gnadenzeit, die dem Unerlösten auf Erden gewähret war durch Gottes übergroße Liebe. Es war diese Zeit eine Zeit unaufhörlichen Ringens, des lichtvollen Geistigen mit der Finsternis. Es war eine Zeit des Kampfes, alles Wesenhaften, das zur Höhe strebt. Und in dieser Zeit hatte das Wesenhafte die Möglichkeit, zum Lichtwesen sich zu entwickeln, so es nur wollte. Doch es wurde von Gott auch dem Wesenhaften eine Grenze gesetzt, in dem der Zeitabschnitt vorbestimmt war, seit Ewigkeit, der für die Erlösung dem Wesenhaften zur Verfügung stand. Und es war diese Zeit wahrlich so bemessen, dass sie vollauf genügte zur restlosen Erlösung. Jedoch sie wurde nicht genützt in dem Maße, wie sie genützt werden konnte. Und es blieben zahllose Möglichkeiten unbeachtet, weil das Wesenhafte seinen freien Willen nicht gebrauchte oder ihn missbrauchte und sich aufs Neue kettete an die Macht, aus der es sich befreien sollte. Für diesen freien Willen und dessen Nutzung muss sich nun das Wesen verantworten am Tage des Gerichtes. Und es wird je nach seinem Willen sich wenden zum Himmel oder zur Hölle, zum Licht oder zur Finsternis. Es wird nichts anderes sein Los sein, als was es durch seinen Willen sich selbst geschaffen hat. Es wird Geist in aller Freiheit sein, so es auf Erden dies angestrebt hat, oder wieder gebannt sein in der festen Materie, die es auf Erden begehrt hat, mit allen seinen Sinnen. Ersteres ist ein Zustand der Glückseligkeit. Letzteres ein Zustand der Qual und unvorstellbaren Leidens. Erneute Gefangenschaft durch endlose Zeiten hindurch in qualvollster Reue und Hilflosigkeit. Doch Gott ist gerecht, denn in seiner Liebe war er Ewigkeiten hindurch bemüht, dieses Wesenhafte zur Freiheit zu führen. Es standen ihm alle Hilfsmittel zu Gebote. Die Gnaden des Erlösungswerkes erwarb er den Wesen durch seine Menschwerdung und seinen Tod am Kreuze. Er war unendlich langmütig und geduldig. Doch eines musste er ihnen lassen: den freien Willen. Und diesem entsprechend muss er nun auch die Menschen richten, so der Tag gekommen ist, der diese Gnadenzeit beendet. Denn dieser freie Wille ist entartet. Er wird nur noch genützt zum Wirken für den Gegner Gottes. Und also muss er wieder gebunden werden auf endlose Zeiten hinaus. Es ist das jüngste Gericht der Anfang und das Ende. Eine neue Zeitepoche beginnt. Und die alte ist beendet. Das Erdenleben hat seinen Abschluss gefunden für alles Wesenhafte, das auf Erden verkörpert war. Teils in den Schöpfungswerken, teils im Fleisch. Doch es entsteht eine neue Schöpfung, die wieder das Geistige in sich birgt, das seinen Erdenweg noch nicht zu Ende gegangen ist, jedoch den letzten Verkörperungen nahe war. Denn dieses Geistige hatte seinen freien Willen noch nicht zurückerhalten, kann also auch nicht zur Verantwortung gezogen werden am Tage des Gerichtes. Die gesamte Menschheit aber wird sich verantworten müssen vor Gott am jüngsten Tage. Und ihre Sündhaftigkeit wird offenbar werden. Und nur eine kleine Anzahl Gerechter wird vor den Augen Gottes bestehen können und eingehen in das Reich des Friedens. Amen.